Kapitel 4 Adjektive Deklination nach definitem Artikel Übung 3 Jan arbeitet gern. Schreiben Sie. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern in dieser schönen Stadt. B. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern mit dem lustigen russischen Kollegen. C. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern bei dieser bekannten Firma. D. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern in diesem internationalen Team. E. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern an den neuen PCs. F. Jan arbeitet gern. Jan arbeitet gern mit dem netten Chef.